Der Gehorsam gegen Allah und gegen seinen Prophet ist eine Säule, der wichtigsten Säule des Baus des Islams. Und deswegen müssen wir es verstehen. Und das sind die Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen. Und was will von Allah Ta'ala, was will er von uns und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von uns auch will? Die Ayah oder das Thema ist sehr wichtig für uns Muslime. Und wir müssen das verstehen, damit wir nicht ohne Bedenken, ohne zu denken und ohne zu merken, dass wir nicht rote Grenzen überschreiten. Über dem Gehorsam gegenüber Allah und seinem Prophet steht mehrere Ayaten im Koran. Ich habe in dem Koran nur Gehorsam eingegeben oder gehorcht oder gehorchen oder da habe ich fast 100 Stellen gefunden im Koran, nur darüber. Alles geht darum. Ein paar Ayaten habe ich ausgewählt. Die erste Ayah ist in Surat Ali Imran, Ayah Nummer 32. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Sprich, gehorcht Allah und dem Gesandten, denn wenn sie den Rücken kehren, siehe, Allah liebt die Ungläubigen nicht. Guckt mal, das sind zwei Sätze. Sag ihnen, sie sollen Allah und dem Gesandten gehorchen. Wenn sie es nicht tun, als Antwort, Allah liebt nicht die Ungläubigen. Was heißt das? Sie sind ungläubig. Sag ihnen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn sie aber den Rücken mit dem Rücken geben und kehren, dann sag ihnen, Allah liebt die Ungläubigen nicht. Davon ziehen die Gelehrten eine Lehre. Derjenige, der Allah Ta'ala und seinen Prophet nicht in seine Gebote gehorcht, mit Absicht, der ist, wal'iyadu billah, ausgeschlossen von dem Islam. Was ist erstmal, bevor ich die Ayaten zitiere, was ist Gehorsam gegenüber Allah und gegenüber seinem Prophet? At-ta'a, ta'atullah, in der arabischen Sprache, das heißt, dass du die Befehle oder die Gebete, die Gebote oder die Instruktionen von Allah genau folgst. Das heißt auch, dass du dich davon fernhältst, was Allah dir verboten hat. Und deswegen sagen die Gelehrten, das ist das Schwierigste für einen Gläubigen. Schwierig ist nicht, dass du mehrere Nächte betest und so viele Stunden vom Koran liest. Das können viele Leute schaffen. Viele. Was schwierig ist, dass du dich von den Sünden fernhältst. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn du dich von den Sünden fernhältst, du bist der Erfolgreichste. Sie reden nicht über Hasanat, wenn du Hasanat sammelst. Wenn du so viel Koran liest, wenn du so viele fastest, das ist gut. Damit ja machst du dein Konto voll. Aber wichtiger ist und schwieriger ist, dass du dich beherrschst und dass du dich von den Sünden fernhältst. Also, gehorsam gegenüber Allah, dass du seine Gebote folgst. Alles, was er dir sagt, sag nicht, oh na ja, meine Meinung in dieser Sache ist eigentlich anderes. Ich sehe die Sache anders, wie einer im Fernseher gesagt hat. Er behauptet, dass er Muslim ist. Aber damit ist er vom Islam ausgeschlossen. Nur mit dieser Satz. Er konnte sagen, naja, ich finde, dass Hand abschneiden im Islam, das was im Koran steht, das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich. Geh zu Mama. Geh zu Mama, ja. Er sagt, wal'iyadu billah, ich finde, dass dieses Gesetz, was Allah in Surat al-Ma'idah gegeben hat, das ist unmenschlich. Und er ist Muslim. Der Scheich, der vor ihm saß, der sagt ihm, ich möchte dir mitteilen, dass du Kafir geworden bist. So, öffentlich. Warum? Weil der Mann eine Grenze erreicht hat, wo er nicht berühren darf. Dass er gegenüber dem Gesetz Allahs seine Meinung, wal'iyadu billah, reinsteckt. Und dass er sagt, na ja, die Sache finde ich anders, das ist falsch. Und dann der Sheikh hat ihm gesagt, wenn du krank bist und du hast einen Tumor in deinem Hand, Krebs, Tumor. Tumor ist ein Land. Wenn du einen Krebstumor hast in der Hand und die Ärzte folgen dein Fall, dein Zustand, dann haben sie dir am Ende gesagt, Monsieur, wir können dich nicht mehr retten. Deine Hand ist nicht mehr operierbar. Damit du leben kannst, wir müssen dir die Hand abschneiden. Was denkt ihr, was er sagt? Ja, das ist klar, logisch. Damit ich mehr lebe und das Leben genieße und dafür bin ich krebsfrei, dann gebe ich meine Hand. Er gibt das zu dem Doktor, dass er ihm seine Hand abschneidet. Sagen wir zu dem Doktor, er ist ein schlimmer, unmenschlicher, ein Verbrecher? Nein, er hat ihn gerettet. Und bei den Gesetzen Allahs, alles was Allah uns gegeben hat, ist eine Barmherzigkeit für uns. Obwohl das vom Aussehen her schwer fällt. Aber damit beschützt Allah Ta'ala die islamische Gesellschaft. Genauso wie wenn man Unzucht geht, dass man Peitschen bekommt, wenn man sowas und so viele andere Gesetze im Koran. Also, gehorsam gegenüber Allah, wissen wir. Gehorsam gegenüber dem Prophet. Und hier machen so viele Muslime, wal'iyadu billah, ihr größter Fehler. Dass du alles folgst, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dir befohlen hat, nicht als empfehlenswert empfohlen hat, sondern als Pflicht befohlen hat. Du darfst nicht sagen, nein, ich finde das nicht im Koran. Die Sache, was Muhammad hier mir sagt, sallallahu alaihi wasallam, naja, das finde ich, wo steht im Koran? Wallahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war einmal sitzen, und der Hadith ist bei Ahmed. Hadith sahih. Der sagt, La alfayanna ahadakum. Ana inni utitu al-kitaba, al-Qur'ana, wa mislahu ma'ah. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mislahu ma'ah. La yushiku rajulun ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه سبحان الله. Wenn ich den Hadith übersetze, dann werdet ihr sagen, als ob Muhammad sallallahu alaihi wasallam in unserer Zeit mit uns lebt, wenn er sowas sagt. Er sagt, oh Leute, ich habe von Allah al-Quran bekommen. Und das Gleiche nochmal. Das ist die Sunna. Al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Und gleiche wie Qur'an habe ich bekommen. Das ist die Sunna. Und dann hat er gesagt, es wird eine Zeit kommen. Er spricht über unsere Zeit. Es wird eine Zeit kommen, wo der Mann mit seinem vollen Bauch, also er ist satt, und der liegt auf seiner Liege, und er sagt, haltet auf den Koran nur. Alles, was halal ist im Koran, ist halal. Und was haram ist im Koran, ist haram. Mehr nicht. Und heutzutage sind solche Menschen erschienen. Haben erschienen. Und sie heißen die Koranisten. Die Koranisten, die Gelehrte des Islams, in heutigem Tag, haben sie als Nicht-Muslime bezeichnet, weil sie die Hälfte der Religion einfach weggeworfen haben. Diese Koranisten, sie sagen, was ich in dem Koran finde, das reicht mir. Wenn du ihm sagst, Ja, Achi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt so und so und so. Ich finde das nicht im Koran. Eine Frau in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat auch diese Frage gestellt. Wo steht im Koran, dass wir fünfmal beten und dass wir auch so viele Rak'at machen? Es steht nicht im Koran. Eine Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, doch, es steht. Es steht. Sie hat sich gewundert. Sie sagt, ich habe den ganzen Koran gelesen. Ich habe wirklich nicht gefunden. Er sagt, es steht. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Alles, was euch der Prophet gibt, ihr sollt das nehmen. Und alles, was euch den Prophet verbietet, ihr sollt euch davon fernhalten. Steht doch, dass wir fünfmal beten. Es steht doch, dass wir auch so viel Rak'as beten. Und deswegen kommen wir jetzt zum Thema. Das ist die Definition, gehorsam zu sein, dass du die Gebote von Allah und vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hältst und dass du danach lebst. Allah Ta'ala sagt in Surat Ali Imran auch, in Ayah Nummer 132, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Und gehorcht Allah und dem Gesandten. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Und gehorcht Allah und dem Gesandten. Vielleicht werdet ihr Erbarmen finden. Die Gelehrten sagen, das ist eine Aya, die uns einen Nutz bringt. Willst du die Barmherzigkeit Allahs erreichen? Sei gehorsam. Sei gehorsam. Dann erreicht dich die Barmherzigkeit Allahs. Und wenn die Barmherzigkeit Allahs auf dich bist, Allahu Akbar. Du bist in dieser Dunya beschützt und in Akhira beschützt und von allen schlechten Sachen beschützt. Nur gehorsam zu sein. Eine andere Aya. Ja, ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. In Surat Muhammad, Aya Nummer 33. O ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und vereitelt nicht eure Werke, löscht nicht eure Werke. Das heißt, derjenige, der nicht gehorsam ist, der nicht gehorsam gegenüber Allah Ta'ala zeigt, seine Werke, was er tut, von Almosen, vom Beten und so viele Sachen, die gehen in die Nichte. Du musst, was heißt gehorsam? Alles, was dich vielleicht nicht, dir nicht passt. Und wo du sagst, naja, davon habe ich kein Interesse. Und davon bekomme ich keinen Gewinn. Da prüft dich Allah Ta'ala bei deinem Gehorsam. Bei deinem Gehorsam. Und guckt mal, liebe Brüder und Schwestern, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorsam waren. Bevor wir mit ihnen anfangen, gehen wir noch weit, weit zurück. Gehen wir zu Abraham's Zeit. Alayhi salam. Ibrahim, wa ma adraka ma Ibrahim. Als Ibrahim Hajar, Ummuna Hajar geheiratet hat, da war Ummuna Sara, was? Eifersüchtig. Besonders, als er ein Kind bekommen hat von Hajar. Und Sara konnte nicht gebären. In dieser Zeit ist die Eifersucht groß geworden. Und weil Allah Ta'ala Sara auch liebt, er sagt zu Ibrahim, ja Ibrahim, du sollst deine Frau Hajar und dein Sohn Ismail, du sollst mit ihnen auswandern. Wohin, ja Allah? Ganz oben. Von Quds, Jerusalem und diese Gebiete von Palästina, du sollst zu Mekka, zu der Wüste dahin. Er geht und er wandert aus. Erstmal, das ist Gehorsam. Und dann geht er dort. Auf einmal, sie haben den Ort erreicht. Was für ein Ort. MashaAllah, so viel Grün. Ist richtig? Und so viele Wasserfall. Und so viele Tiere und Hasen. Und nur Steine. Und wie? Rote Steine. Gibt gar kein Tropfen Wasser. Und zwischen Safa und Marwa, zwei Berge. Sie haben den Ort erreicht. Dann sagt er zu seiner Frau Hajar, Assalamu alaiki ya Hajar. Tschüss. Er gibt den Rücken und er geht weiter. Ja Ibrahim, sagt sie ihm, liman tatrukuna, wem lässt du uns? Er redet nicht mit ihr. Er geht weiter. Ja Ibrahim, liman tatrukuna, wem lässt du uns, ja Ibrahim? Er redet nicht mit ihr und er geht weiter. Zum dritten Mal, ja Ibrahim, liman tatrukuna. Und dann hat er nicht gesprochen und dann kam die Frage, die Lehre, die uns erzieht. Sie sagt ihm, Allahu amaraka bihaza, hat Allah dich befohlen, sowas zu machen? Er macht mit seinem Kopf so. Dann sagt sie, idan lan yudayana, also er wird uns nicht ins Stich lassen. Guckt mal, den richtigen Glaube. Idan lan yudayana, also wenn Allah das ist, der dir das gesagt hat, okay, da bin ich beruhigt. Er wird uns nicht ins Stich lassen. Und trotzdem, Ummuna Hajar zeigt uns den richtigen Glauben. Nicht, dass du sitzt und du sagst, Allah wird mich nicht ins Stich lassen. Also, mein Essen wird schon von der Himmel kommen. Und nein, sie hat gesucht. Und wenn jemand von euch in Mekka gewesen war, dann macht er dasselbe, was sie getan hat, damit du weißt, was sie von Mühe ausgegeben hat in dieser Hitze. Und die Bergen sind nicht mehr so hoch. Sie sind so klein jetzt. Damals waren sie hoch. Und dann geht sie siebenmal. Was macht sie da? Sie sucht. Sie sucht Wasser oder sie sucht Ernährung. Und sie geht und geht zurück. Sie hat Allah Ta'ala gehorcht und seinem Prophet gehorcht. Jetzt, das ist Ummuna Hajar. Und der Ismail war ein Säugling, oder? Er ist noch Milchkind. Also, danach kam die Prüfung zu Ismail selber. Allahu Akbar. Ya Bunay, o mein Sohn, inni ara fil manam anni adbahuk. Fanzur mada tara. O mein Sohn, ich habe gesehen im Traum, und das ist eine Offenbarung, wenn er das sieht, dass ich dich schlachte. Guck, was du meinst. Also, er sagt ihm, ich soll dich schlachten. So hat mich Allah Ta'ala befohlen. Das passt ihm nicht. Wie hat er reagiert? Genauso wie der Mann, der in Jazira war. Naja, ist unmenschlich? Nein, er hat anderes reagiert. Er sagt ihm, ich werde dich schlachten, aber ich will deine Meinung erstmal hören. Er sagt ihm, ja, Abati, ja, Abati, f'al ma tumar, satajiduni ya insha Allahu min as-sabirin. Ja, Abati, oh mein Vater, mach, was dir befohlen wurde. Du wirst mich sicher von den Geduldigen finden. Allahu Akbar. Falamma aslama, sagt Allah Ta'ala, als sie sich ergeben haben, watallahu liljabin, und dann hat ihn bereit zum Schlachten gestellt, dann guckt Ismail auf seinem Vater. Er sagt ihm, Vater, dreh mich um und schlachte mich nicht von vorne. Warum? Nicht, dass du mein Gesicht siehst und dass du Barmherzigkeit in deinem Herz bekommst und dass du nicht mehr das machst. Am besten mach mein Gesicht unten und schlachte mich von hier, von oben, damit du keine Verzögerung hast. Allahu Akbar. Gibt's bessere Gehorsam als das? Gibt's nicht. Das ist das Beste. Als das erfüllt wurde, was Allah Ta'ala wollte. Er wollte diese Propheten stark prüfen und testen, dass die Sache ist erledigt. Also, da sagt Allah Ta'ala, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا. Und dann hat Allah Ta'ala ihn gerufen, ja Ibrahim, du hast diesen Traum erfüllt. Dann hat er ihm gesagt, mach den Messer weg. Oder, wie nach Überlieferungen zu erzählen ist, er schlachtet vorher, er schlägt mit dem Messer auf einen Stein und der Stein zerbricht so groß wie ein Schwert. Und wenn er das mit seinem Sohn macht, der schlachtet nicht. Der schlachtet nicht. Und dann sagt Allah Ta'ala zu ihm, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Und wir haben ihn dafür einen sehr schönen Hammel. Nicht ein Hammel von Dunya. Ibn Abbas erzählt uns über diesen Hammel. Aqran abyad min al-Jannah. Kan yar'a 40 sana fil Jannah. Das heißt, dieser Hammel hat so große Hörner und so schön weiß und er hat 40 Jahre im Paradies gegessen. Er hat Paradies, lassen wir für Sonntag, was er alles gegessen hat. Ha? Von Ernährung für den Hammel. Und dieser Hammel wurde zu Ibrahim dafür gegeben, als Belohnung, dass er den Traum erfüllt hat. Jetzt kommen wir nach vorne. Zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten. Guckt mal, die Gefährten waren die Besten, die gegenüber Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorsam waren. In Bukhari und Muslim steht ein Hadith über Umar ibn al-Khattab. Er war in Hajj. Und wir wissen ja, Al-Ka'ba, da gibt's Al-Hajar al-Aswad, der schwarze Stein. Und da gibt's Al-Rukn al-Yamani. Und da gibt's Al-Rukn al-Sharqi und al-Shamali. Also den Nordecke und die Ostecke. Und da gibt's danach den Rukn al-Yamani, jemanitische Rücken und schwarze Stein. In Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir Rücken jemani nur berühren. Nur mit Hand. Nicht küssen, nicht übertreiben. Aber bei schwarzen Stein in der Ecke, wir berühren sie erstmal mit Hand, so mit Recht, und danach küssen wir den Stein. Aber Vorsicht, dass jemand von hinten kommt, und dass er dich schubst und dann lässt du deine Zähne dort. Ja, das ist ganz schlimm für die Leute, die zum Hajj gehen. Sie müssen aufpassen. Aber kommen wir jetzt zum Thema. Also, die zwei anderen Ecken, darüber haben wir nichts in Sunna. Da kam einmal Ibn Abbas. Der Hadith ist ein anderer Hadith. Ibn Abbas war mit Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Er war mit ihm und er sah ihn, dass er alle vier küsst. Er sagt ihm, ja Muawiyah, was machst du? Ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht so gesehen. Er hat nur den schwarzen Stein geküsst. Er sagt ihm, die ganze Kaaba ist heilig. Das ist kein Problem. Er sagt ihm, was sagst du? Meinst du, dass du mehr weißt als Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber? Reicht dir nicht die Sunna des Propheten? Als Muawiyah das gehört hat, der sagt, Bella. Und dann hat er nur den Stein geküsst und nicht mehr das andere geküsst. Also, Rukn al-Yamani wir berühren und den schwarzen Stein berühren wir und küssen wir. Jetzt kommen wir zu Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab kam zum schwarzen Stein. Bevor er sie geküsst hat, er hat mit ihm gesprochen. Mit dem Stein. Er sagt ihm, du Stein, ich weiß, dass du keinen Nutz bringst und keinen Schaden bringst. Wallahi, laula anni ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, ma qabbaltuk. Er sagt ihm, du Stein, ich weiß, dass du keinen Schaden und keinen Nutz bringst. Wallahi, wenn ich nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gesehen würde, dass er dich geküsst hat, hätte ich dich nicht geküsst. Guckt mal, wie die Leute die Sunna genau folgen, wie es sein muss. Sie fragen nicht, warum küsst du schon Stein? Wozu? Warum? Nein, das kommt gar nicht in der Frage. Wenn du im Islam etwas findest, wo du nicht Bescheid weißt, weißt du, wie du dich verhältst? Dass du sagst, Sami'na wa ata'na. Ich hab's gehört und ich gehorche. Egal, ob ich das erstmal verstehe oder nicht, ich gehorche. Warum? Weil du Muslim bist. Und Muslim ist einer, der sich unterwirft. Ja? Bevor du das machst. Und deswegen, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen einmal, der Hadith ist bei Muslim, den finden wir auch in Riyad al-Salihin. Sie kamen ihn, als die Aya im Koran herabgesandt ist. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. عبد الرحمن عبد الله يلا sitz mal, sitz euch und nicht stören. Hier sagt Allah Ta'ala, Allah, die Ayah ist, denke ich mal, 284 bis 285. Allah gehört, was in den Himmel und auf Erden ist. Und ob ihr offenbart, was in euren Seelen ist oder es geheim haltet, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Oh! Das heißt, ob du das zeigst, was du vom Verbrechen in deinem Herz hast, oder offen, oder nicht offen kündigst, Allah wird dich dadurch zur Rechenschaft ziehen. Wisst ihr, wie schwer das ist? Das heißt, wenn du in deinem Herz und in deinen Gedanken nach einer Sünde denkst, oder du sagst, mach das und das und das, etwas Schlimmes, machst du in deinen Gedanken, Allah wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Oh, da kamen die Gefährten und sie stützen und sie gehen in die Knie vor Muhammad. Sie sagen, ja, Rasulallah, humminna ma nutiq min salati wa siyami wa jihadi wa hajji. Ja, Rasulallah, sie gingen zu ihm und knieten nieder und sagen, oh, Gesandte Allahs, wir sind bereits beladen mit Pflichten, die wir erfüllen müssen, den häufigen Gebet, das Fasten, dem Dschihad und den Abgaben von Zakat. Nun ist diese Ayah, ist diese Verse offenbart worden, der unsere Kräfte übersteigt. Sie sagen ihm, ja, Rasulullah, alles, was davor war, das können wir ja. Gebet, Fasten, Dschihad, alles Mögliche. Aber diese Ayah, das ist über unsere Kraft, dass Allah uns nach geheime Sachen prüft und zur Rechenschaft zieht, was du in deiner Seele, in deinem Herz hast. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt ihnen, أَتُرِيدُونَ أَن تَكُونُوا كَمَا كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Er sagt ihnen, wollt ihr etwa sagen, was die Leute der beiden Bücher, Juden und Christen, früher schon gesagt haben, nämlich, sie haben gesagt, wir haben gehört, aber wir werden nicht gehorchen. So haben sie. Wollt ihr so sein? Und dann hat er ihnen gesagt, ihr sollt aber sagen, wir hören und gehorchen. Sie haben gesagt, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. So haben sie gesagt, die Ayah, das, was sie gesagt haben, steht im Koran. Stellt euch mal vor. Allah hat ihre Rede genommen und in den Koran gegeben. Sie sagten, wir hören und wir gehorchen. Gewähre uns, ja Allah, deine Verzeihung. Und bei dir ruht der Ausgang. Hier, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben gewonnen. Sie haben gesagt, sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير. Und dann haben sie ein Bittgebet verrichtet. Okay, das nehmen wir an, dass du uns dafür zur Rechenschaft ziehst. Aber wir beten jetzt. Hör ja Allah, was wir sagen. Auch dieses Bittgebet, was sie gesagt haben, hat uns Allah im Koran. Im Koran gelassen, dass wir sie bis jetzt lesen. Sie haben gesagt, ربنا لا تواخذنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Sie sagten, O unser Herr, O unser Herr, mache uns nicht zum Vorwurf, wenn wir uns vergessen oder Schlechtigkeit begehen. In der Sunna steht, hier hat Allah gesagt, Na'am. Das heißt, okay, ist erfüllt. Und dann haben sie gesagt, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Sie sagen, unser Herr, erlege uns keine Bürde auf, so wie du sie jenen abgebürdet hast, die vor uns waren. Gib uns keine Last, die wir nicht ertragen. Nimm uns von uns das nicht übel, was wir getan haben. Dann hat Allah gesagt, na'am. Okay, ist erfüllt. Und dann sagen sie, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ja Allah, unser Herr, und lade uns nicht auf, wofür wir keine Kraft haben. Allah sagt, na'am. Es ist erfüllt. Ist okay. Und dann sagen sie, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Sie sagen, und vergib uns und gewähre uns Verzeihung und habe Erbarmen mit uns, du bist unser Beschützer, so hilf uns gegen das Volk der Ungläubigen. Das ist der Shaitan, wie die Gelehrten des Tafsir sagen. Shaitan und alle anderen Ungläubigen. Da sagt Allah Ta'ala, na'am, es ist erfüllt. So waren die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein anderes Bild, die uns zeigt, wie die Gefährten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gefolgt sind. Einfach folgen. Er ist derjenige, der uns zur Rettung bringt. Stellt euch mal vor, es gab Gefährten. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam läuft auf der Straße, er geht hinter ihm und er läuft ganz genau auf seine Fußtreten. Er folgt ihm ganz genau. Ich will ihm genau folgen, wie er ist. Bis zu diesem Niveau. Allahu Akbar. Es gab andere Gefährten, subhanallah, die uns gezeigt haben, diese volle Gehorsam gegenüber Allah und gegenüber seinem Prophet. In einem Hadith sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Hadith ist bei Bukhari, Kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulallah? Qala man ata'ani dakhal al-jannah wa man 'asani faqad aba. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, meine ganze Nation, meine ganze Umma wird ins Paradies kommen, außer denjenigen, die es ablehnen. Hä? Die Gefährten haben sich gewundert. Gibt es jemand, der das Paradies ablehnt? Dann haben sie gesagt, Qila wa man ya'ba ya Rasulallah? Da wurde gefragt, o Gesandter Allahs, wer sollte dies ablehnen? Er sagte, man ata'ani, wer mir gehorcht, der kommt ins Paradies. Und wer mir nicht gehorcht, weigert sich, ins Paradies zu kommen. Der hat sich geweigert. Das ist seine Sache. Er hat das so gewählt. Subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war barmherzig, liebe Brüder und Schwestern, mit seiner Nation. Wallahi, er hat sein Bestes gegeben, damit er uns rettet. Und damit er so viele Menschen und so viele Muslime rettet. Er hat sich immer gefreut, wenn jemand zum Islam kommt, genauso wie dieser Jude, der für ihn, der als Diener war bei ihm, der war krank und er hat ihn besucht. Und dass er krank war, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, nimm den Islam, sei Muslim. Der junge Mann, der guckt auf seinen Vater, er hat Angst vor seinem Vater. Der Vater sagt zu seinem Sohn, Ati' Aba al-Qasim, gehorche Aba al-Qasim, Muhammad, gehorche ihm. Und dann sagt er, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. Zeit danach ist er gestorben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Nachricht bekommen. Er hat sich gefreut. Er sagt, Alhamdulillah, alladhi anqadahu bi min an-nar. Alhamdulillah, der ihn durch mir von der Hölle gerettet hat. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich gefreut. In einem Hadith sagt er uns, Mathali wa mathalukum. Ich gehe direkt in die Übersetzung, weil die Zeit nicht reich. Bei Muslim steht, mein Gleichnis zu euch, ich und ihr, wir sind wie einer, der ein Feuer anzündet und Motten und Insekten beginnen dorthin zu fliegen. Die Motten und Insekten, sie sehen das Licht, sie denken, das ist was Schönes. Und dann kommen sie rein und dann verbrennen sie sich und dann sterben sie. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mein Gleichnis mit euch ist wie ein Mann, der Feuer zündet und die Motten und die Insekten kommen und sie kommen da rein. Weil wir durch unsere Begierden, durch unsere Gelüste, durch unsere negative Zuneigung zu dieser Dunya, wir gehen, wal'ayyadu billah, zu diesem, der wie ein Licht aussieht. Wir sind wie diese, in diesem Beispiel, Motten, die in Feuer, wal'ayyadu billah, in den Feuer geschmissen wurden. Deswegen, die Dunya und alles sieht schön aus und ausgeschmückt. Aber das führt uns, wenn du nicht aufpasst und wenn du das nicht in Grenzen Allahs nimmst, das führt dich zunichte. Er sagt, wie einer, der ein Feuer anzündet, und Motten und andere Insekten beginnen dorthin zu fliegen und davon verzehrt zu werden. Und derjenige, der das Feuer angezündet hatte, versucht sie davon abzuhalten. Nein, geht nicht rein. Ihr weiß darüber nicht Bescheid. Wenn du mal barmherzig bist, dann machst du sie weg, damit sie nicht in diesem Feuer kommen. Er sagt, und er versucht sie davon abzuhalten, ich bin wie dieser Mann. Indem ich versuche, euch an den Hüften zu halten, um euch vor dem Höllenfeuer zu retten, aber er schlüpft mir aus den Händen. Er schlüpft mir aus den Händen. Guckt mal, wie schön ist das Beispiel, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat. Eine andere Sache. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns, wie wir hier gehört haben, gesagt, wenn du zum Paradies kommen willst, du musst mir gegenüber gehorsam sein. Sah? Ist richtig. Allah Ta'ala sagt im Koran in Surat Ali Imran, Ayah 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und eure Sünden vergeben. Denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Die Gelehrte des Islams nehmen diese Ayah, Ayatul Mihna. Das heißt, Ayah, womit Allah Ta'ala den Glauben testet. Womit Allah Ta'ala die Menschen und die Muslime testet. Ayatul Mihna, ma'na Ayatul Imtihan. Meinst du und behauptest du, dass du Allah liebst? Hä? Dann folge mir, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viele Leute kommen und sagen, Wallah, bahib Allah. Ich liebe Allah. MashaAllah. Und wenn du siehst, wie sein Leben ist, er hat gar nichts von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir sagen ihm, was Allah sagt. Wenn du Allah liebst, dann gehorcht Muhammad. Gehorche Muhammad. Das ist den Beweis für deine Liebe. Wenn Allah Ta'ala dich liebt, weil danach liebt dich Allah und er vergibt dir deine Sünden, wie es steht. Wenn er dich liebt, Allahu Akbar, besser als das gibt es nicht. Hadith in Bukhari, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيل يَا جِبْرِيل إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُنَادِي جِبْرِيلٌ فِي السَّمَاءِ يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه وينادي أهل السماء في الأرض ويوضع له القبول في الأرض Das heißt, wenn Allah ein Diener liebt, er ruft Jibril. Das passiert oft. Dann sei heute von denjenigen, denen Allah Ta'ala liebt, damit es sowas passiert. Wenn Allah jemanden liebt, er ruft Jibril. Ja, Jibril, ich liebe den so und so, der Sohn von so und so. Ich liebe, sage ich mal, der Ibrahim da, oder ein anderer. Du sollst ihn lieben. Jibril ruft auf dem Himmel. Er sagt, o ihr Himmelbewohner. Was sind die? Die Engel, steht auf. Er sagt, o ihr Himmelbewohner, Allah liebt den so und so, der Sohn von so und so. Ihr sollt ihn lieben. Dann lieben sie ihn alle. Und dann wird dieser Mensch überall auf der Erde von den Menschen angenommen. Ha? Es gibt Menschen, die in allen Orten angenommen sind, außer bei den Heuchlern. In allen Orten sind sie angenommen, bei allen Menschen. Da, wo er reinkommt, alle sehen ihn. Sie machen ihm, was er will. Bei Behörden, er wird gleich genommen. Er ist angenommen. Wenn man ihn sieht, gleich ist die Seele so beruhigt. Das ist nicht von ihnen, weil sie, MashaAllah und so, das ist von Allah. Das ist von Allah für ihn, als Geschenk. Willst du auch, dass du von Allah geliebt wirst? Dann mach auch Folgendes, was in Bukhari steht. Dass Allah im Hadith Qudsi gesagt hat, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ Und wenn mein Diener mir nähert durch seine freiwillige gute Werke, durch Almosen, Gebete, Fasten, durch freiwillige Werke, was passiert da? Dann liebe ich ihn. Und wenn ich ihn liebe, sagt Allah, dann werde ich sein Sehen sein und sein Hören sein und sein Laufen sein und sein Berühren sein. Wie? Das heißt, alles, was er sieht, nur das Erlaubte. Von dem Unerlaubten ist er beschützt. Er wird nicht dazu geführt, dass er eine nackte Frau zum Beispiel sieht. Allah schützt ihn, weil er sein Sehen ist. Weil er sein Sehen ist, er gibt ihm diese Kraft. Wenn Allah ihn liebt, dann ist er sein Sehen. Und ist er sein Hören, das Gleiche. Er wird davon ferngehalten, Musik zu hören und andere Haram-Sachen, wie über anderen Menschen in Anwesenheit zu sprechen. Schlecht zu sprechen. Wenn er das, er geht weg. Er hört sowas nicht. Er ist beschützt. Auch sein Laufen. Er wird davon ferngehalten, dass er zum Beispiel, dass seine Füße ihn zu einer Diskothek bringen. Oder zu einem Ort, wo Unheil und wo Shayatin sind. Er wird nur dazu geführt, zu solchen Sitzungen zu kommen. Nach anderen Städten zu verreisen, um einen Unterricht zu hören. Dafür ist Allah sein Laufen, sein Berühren. Sein Hand nimmt nur das Halal. Er verdient nicht von Haram. Er gibt nur Halal zu seinen Kindern und zu seiner Frau. Er berührt nicht, was verboten ist, wie Alkohol. Sowas, wenn Allah Ta'ala dein Berühren sein. Und nicht nur. Normalerweise, das hätte uns gereicht, wenn Allah Ta'ala dich liebt, dass du diese Geschenke bekommst. Nein, noch zwei zusätzlichen. Und wenn er mich bittet, dann erfülle ich sofort. Und wenn er bei mir Zuflucht ruft, er sucht, wenn er bei mir Zuflucht sucht, dann rette ich ihn sofort von dem Shaitan. Allahu Akbar, gibt es besser? Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, die Liebe zu Allah Ta'ala müssen wir mit Werken und mit Taten zeigen und nicht nur behaupten, mündlich behaupten. In Surat Nisa wieder, weil manche Leute kommen und sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben und der Koran ist ist geblieben und das ist unser Licht. Und alles, was Muhammad s.a.w. selber gemacht hat, das ist seine Sache, wal-iyadu billah. Und damit kommt er, wal-iyadu billah, in der Irre. Allah Ta'ala gibt uns eine Antwort dafür. Er sagt, من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht, sagt Allah Ta'ala. Habt ihr das gehört? Wer dem Gesandten gehorcht, den hat Allah gehorcht. Er hat, beziehungsweise hat er Allah gehorcht. Das heißt, du darfst nicht sagen, ich folge nur, was im Koran ist, was in der Sunna ist, du bist verpflichtet. Verpflichtet von Allah Ta'ala, dass du seine Sunna folgst. Und seine Sunna ist bewacht, gezippt. Die ist rein und sauber. Die Gelehrte des Islams haben jede Überlieferung zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam genau durchsucht und untersucht. Über jeden Mann wissen sie Bescheid, wissen sie, wovon sie nehmen, bis sie uns die gesundesten Ahaditen bereitgestellt haben. Alhamdulillah. Und deswegen, derjenige, der an die Sunna zweifelt, der hat an dem Islam gezweifelt und der ist noch nicht vollkommener Moslem. Der wird nicht angenommen. Das ist genauso, wenn er sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Kommt er damit in Islam rein? Was ist denn Glaubensbekenntnis? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Er muss auch Muhammad Rasulullah sagen. Das heißt, er muss Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorchen und ihm folgen und das tun, was er uns befohlen hat. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Und wenn sich jemand abwendet, so haben wir dich nicht zum Hüter über sie gesandt. Oh, eine Ermahnung, eine Warnung. Derjenige, der ablehnt, er hat keinen Hüter von mir, sagt Allah Ta'ala. Den werde ich bestrafen. Den werde ich bestrafen. Und dann sagt er, und sie sagen, Gehorsam. Das sind über bestimmten Heuchler, die mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter den Reihen waren. Sie sagen, wir sind gehorsam. Aber wenn sie weggehen, doch wenn sie von dir weggehen, dann munkelt ein Teil von ihnen von etwas anderem, was von dem, was du sagst. In ihren Herzen stimmt nichts. Sie zeigen. Aber wenn sie weggehen, dann zeigen sie ihre Kufr wal-Iyadu Billah. Allah aber zeichnet auf, worüber sie munkeln. Alles ist aufgezeichnet. Alles ist aufgeschrieben. Weil er, subhanahu wa ta'ala, das sieht, was in den Herzen ist. Obwohl er über seinen Thron ist. Er sieht uns. Und er hört uns und er weiß, was du in deinem Herz hast. Einmal war ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Beten. Bei einem freiwilligen Gebet. So zwei Raka'a. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam von ihm vorbei. Er hat ihm gesagt, du, komm zu mir. Beim Gebet. Er sagt ihm, komm zu mir. Der Mann hat nicht geantwortet. Guckt mal, damit ich euch sage, wie welches Niveau das erreicht ist. Mit Gehorsam gegenüber dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er das Gebet erstmal fertig gebetet und dann kam er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihm gesagt, warum bist du nicht gekommen, als ich dich gerufen habe? Er sagt ihm, ja Rasulullah, ich war beim Gebet. Er sagt ihm, hast du nicht gehört, was Allah gesagt hat? يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سورة الأنفال 24. Er hat ihm gesagt, hast du diese Eier nicht gelesen? O ihr, die ihr glaubt, hört auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft. Hört auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, das euch Leben verleiht. Und wisset, das ist eine Ermahnung jetzt, wenn du das nicht tust, eine indirekte Ermahnung. Wisset, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt und dass ihr vor ihm versammelt werdet. Wisst ihr, was das heißt? Wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gehorchst, Allah wird zwischen dir und deinem Herz sein. Das heißt, dein Herz wird verschlossen. Du kommst nicht mehr zu deinem Herz. Du wirst, wal'iyadu billah, kein Islam fühlen. Du wirst von dem Islam weggetreten. Wal'iyadu billah. Und dann wisset, dass ihr vor Allah versammelt werdet. Ein anderes Bild beim Gehorsam in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wisst ihr, dass die Araber diese Khamr, diese berauschendes Getränk, sie waren davon sehr süchtig. Ja? Es war nicht damals diese Komplexe oder diese Krankenhäuser, Kur. Dass man zur Kur geht für 6 Wochen und für 2 Monate, um diese Sucht, Alkoholsucht wegzumachen. Nein, die Sucht ist eine Eier. Eine Eier hat alle diese Sucht abgebaut, weil das vom Herzen kommt. Obwohl sie süchtig waren. Sie haben also diese berauschendes Getränk, wie heutzutage, was trinken wir am meisten? Multivitamin. Manche. Oder Wasser. Genauso wie Wasser. Das war immer auf dem Tisch. Auf einmal sagt ihnen Allah Ta'ala in Surah Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. سورة المائدة آية 92. O ihr, die ihr glaubt, berauschendes, also Nummer 1, Glücksspiel, Opfersteine, Lospfeile sind ein Gräuel, das Werk des Satans. So meidet sie, auf dass ihr erfolgreich seid und gehorcht. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Guckt mal, immer dieses Gehorchen, damit verbunden. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Und seid auf der Hut. Kehrt ihr euch jedoch von ihm ab, dann wisset, dass unserem Gesandten nur die deutliche Verkündung obliegt. Eine deutliche Verbot. Wisst ihr, was da passiert ist? Sie haben uns Medina in diesem Tag beschrieben. Dass Medina mit Flüsse von Berauschendes war. Die Leute haben immer Stock gehabt. Was heißt Stock? Stock. Sag's mal. Stock heißt Vorrat. Ja, genau. Vorrat. Sie haben immer dieser Vorrat in Fässern, in großen Fässern. Richtig groß. Einer hat 5, einer hat 3. Jedes Haus. Und alle haben das aufgemacht. Und die Medina, die Straßen von Medina, da sah man den Getränk. diesem berauschenden Getränk. Allahu Akbar. Allahu Akbar, was ist das? Von einem Gehorsam, dass sie alles wegmachen. Sie brauchten keine Kur in Bodensee oder in Bayern oder weiß ich nicht wo. Keine Kur. Eine Eier hat gereicht. Warum? Hier stimmt. Heutzutage sagst du zu einem Bruder, Achi, lass mal das Rauchen. Das schädigt und das ist Haram. Er sagt dir, ich weiß, Achi, aber die Sache ist schwer und so. Wisst ihr, dass der Glaube noch nicht so fest ist? Ja, wenn ihr das seht, das ist ein Beweis, dass wir schwach sind. Und deswegen, wie du dich vor den Geboten Allahs verhältst, da zeigst du deine richtige Glaube. Bei den Frauen, wir kommen zu den Frauen. Die Ayah von Surat, von Hijab, als die Ayah herabgesandt wurde, oh ihr Frauen, ihr sollt eure Tücher auf euren Dekolleté schlagen, von eurem Kopf. Wisst ihr, wie Aisha uns in Medina wieder beschrieben hat? In Medina hat so viel erlebt. Sie hat gesagt, auf einmal, was haben die Frauen? Gleich hören sie die Eier, sie wird verbreitet. Oh, wisst ihr, was sie macht? Manche schneiden von dem Tuch, was sie hat, und sie macht das auf dem Kopf. Manche andere gehen rennend und nehmen. Und sie hat den Medina beschrieben, du hast gesehen, wie heißt Al-Ghurab, Al-Ghurban? Diese Vögel, der immer in Deutschland Raben, ja. Da hat er gesagt, die Köpfe in Medina von den Frauen waren alle wie die Raben. Also alle haben schwarz angezogen und sie haben die Tücher genommen. Allahu Akbar, so schnell? Warte mal, bis ich mal zur Karl-Marx-Straße gehe und ein Tuch kaufe. Erstmal. Oder ich bin noch nicht überzeugt mit Hijab. Allahu Akbar. Das ist ein Verbrechen, wenn du sagst, ich bin noch nicht überzeugt. Das heißt, du sagst zu Allah, Allah, du hast zwar das im Koran gesagt, aber das kommt bei mir noch nicht rein. Was heißt du? Guckt mal, wie die richtige, tugendhafte Frauen sich reagiert haben. Gleich kam der Verbot, gleich die Bedeckung. Nicht zu einem Laden hingehen, warten mal, ich suche mir erstmal die Farben und ich muss mir erstmal, und was mache ich mit meinem Ensemble, meine Kleider, die ich habe, die sind alle so schön, ich habe die 100 Euro gekauft und die mit 150. Was mache ich mit diesen Kleidern, die im Schrank liegen? Oh, Allahu Akbar. So im niedrigen Niveau liegen wir. So niedrig. Aber Allah will von uns, dass wir hochkommen, damit wir das Paradies erreichen, das ich euch am Sonntag beschreiben werde. Wallahi, wenn du das hörst, du sagst, was ist diese Dunya? Ich will gehen, ich will hoch. Ich will zu hohem Niveau gehen. Aber das erreichst du nicht mit Sitzen und alles, was dir gefällt und was dir passt. Und das finde ich ein bisschen mühsam. Und das, nein, damit erreichst du nicht diese Höhestellen. Damit haben die Frauen in der Zeit des Propheten s.a.w. bewiesen, dass sie die Besten waren. Ein anderes Bild, auch in Medina, was Medina erlebt hat. Ihr wisst, dass die erste Gebetsrichtung, Al-Qibla, der Muslime, Masjid al-Aqsa in Jerusalem, Allah soll Palästina befreien. Allah soll Masjid al-Aqsa und Jerusalem befreien von den Ungerechten, ja Rab. In dieser Gebetsrichtung haben die Muslime lange Zeit ihre Gesichter gerichtet. Wisst ihr? Da bekam Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Aya in Surat al-Baqara, die sagt, قَدْ نَعْلَمُ إِنْ die Aya sagt in Surat al-Baqara, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. O Muhammad, richte dich in Masjid al-Haram, in Mekka. Und egal wo ihr seid, richtet euch in Richtung Kaaba. Wisst ihr, ein Gefährte kam vorbei von Moschee und alle Muslime haben gebetet. und sagt, Allah hat offenbart, فولي وجهك سطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Die ganze Moschee ist gedreht. Die ganze Moschee, wie ein einziger Mann. Sie waren viele, aber sie haben gedreht wie ein einziger Mann. So, das ist Gehorsam. Wir warten, naja, die Sache passt mir nicht. Ja, Bart ist ein bisschen, naja, ich habe, was ist das? So ist der Islam. So ist der Islam. So zeigst du deinen Glauben gegenüber Allah und gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So zeigst du die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hohe Niveaus erreicht bei manchen Gefährten und Muslimen. Dass die so sein wollen, alles, in allen Bereichen, auch in freiwilligen Sachen von Dunya, wenn es um Essen geht, um Kleidung, obwohl wir nicht verpflichtet sind, bestimmte Kleidung zu nehmen. Passt auf! Kleidung ist eine Sache, die jede Nation hat eine bestimmte Sitte bei der Kleidung. Die Yemeniter haben eine Kleidung. Die Marokkaner ziehen sich so an, zum Beispiel. Die Deutschen ziehen sich anders. Die Hauptsache bei der Kleidung, dass du deine Aura deckst. Und dass du deine Aura zudeckst. Ja? Hier sagt, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Ich habe vergessen die Idee, die ich euch sagen wollte. Inshallah, kommt wieder. Was? Du weißt, Mashallah. MashaAllah, Alik. Sehr gut. Bist so nah zu mir. MashaAllah. Ja, das wollte ich sagen. Bis zu diesem Niveau haben die Leute das erreicht, dass sie auch bei freiwilligen Sachen wie Muhammad machen wollen. Dass Muhammad liebt Weiß. Dann zieht er Weiß. Aber wir trinken mit Recht. Ja, Abdullah. Abdullah, mit Recht trinken. Ja. Oder sie ziehen Grün an, wie Muhammad s.a.w. das mag. Oder er ist von Schulter, dann macht er auch so. Er isst gern Süßigkeit, Muhammad s.a.w. Er mag Kuchen. Er mag das. Das steht in der Sunna. Er hat das so gemocht. Kuchen. Dann essen sie auch gerne Kuchen, nur weil Muhammad s.a.w. das mag. Auch heutzutage, bei bestimmten Lehrlingen gegenüber ihren Schuyuch, er will, oder was heißt er will? Automatisch bekommt er dieselbe Sitten wie sein Sheikh, wenn er ihn liebt. Automatisch denkt er wie er und er spricht wie er. So ist das. Auch bei dem Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten. Lieben wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kennen wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig? Wallahi, dafür werde ich euch insha'Allah ta'ala versprechen. Ein Vortrag über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Vortrag über diese große heilige Person, Muhammad, der beste Prophet. Ich möchte euch ihn beschreiben, wie er aussah. In allen Kleinigkeiten, von oben bis unten. Wie seine Augenbrauen waren, wie seine Augen, seine Nase, sein Wangen und sein Mund und sein Bart, sein Kopf und seine Größe, seine Schulter, seine Hände, seine Füße. Alles, inshallah ta'ala, haben wir in der Sunna, wurde genau beschrieben. Deswegen, es gibt eigentlich die, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, damit man diese Idee nicht zur Welt bringt. Wir wollen das nicht. Aber heutzutage, zum Beispiel beim Geheimdienst, wenn sie jemanden suchen, dann reicht ihnen nur die Beschreibung von diesem, und dann machen sie in einem Computersimulationsprogramm, und dann machen sie 95%, das hängt davon ab, wie viele Daten sie haben, dann sagen sie, hier, das muss so sein, er muss so sein. Die Beschreibung des Propheten haben wir genau. Und wir kommen ihn so, aber kein Muslim macht das. Warum? Wir wollen keine Tür öffnen zu den Irregehenden, die, wal'iyadu billah, Götzen nehmen, wie die Schiiten. Die Schiiten, guckt mal, was sie machen. Sie nehmen Al-Hussein und Al-Hassan, die Bilder von Hassan und Hussein, genauso wie die Christen. in ihren Moscheen und so Hassan und Hussein mit ihren Bildern. Und sie ehren diese Bilder. Und sie schreiben hier, ja Hussein, oh Hussein. Er ruft Hussein, er ruft nicht Allah. Wir aber Sunniten, wir haben reine, saubere Glaube. Muhammad ist ein Prophet, ein Diener Gottes. Und Hussein ist auch ein Diener Gottes. Und wir beten niemanden und wir rufen niemanden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Mann neben einem Mann. Und der Mann sagte, insel, Abdullah, Abdurrahman, kommt rein, runter. Jalla, insel, insel. Jalla. Ein Mann hat ihm gesagt, Masha Allah wa shi'it. Was Gott, so Gott will und so wie du willst, ja Muhammad. Muhammad ist rot geworden. Er sagt ihm, Aja'altani lillahi nidda? Hast du mich gleich wie Allah Ta'ala gestellt, dass du sagst, Masha Allah wa shi'it? Was Allah will und was du willst? Er sagt, Qul Masha Allah wahda. Sag, Masha Allah einzig und allein. So lehrt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam den reinen, sauberen Glauben. Liebe Brüder, liebe Schwestern, gehorchen wir Allah. Durch dein Gehorsam gegenüber Allah erreichst du Folgendes und damit beende ich meinen Vortrag, inshallah. Erstmal, dass du nicht zu den Ungläubigen gehörst. Wir haben gesagt, gehorch Allah und gehorch dem Gesandten, denn wenn sie den Rücken kehren, dann siehe, Allah liebt die Ungläubigen nicht. Nummer eins. Damit erreichst du die Barmherzigkeit Allahs. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Gehorcht Allah und dem Gesandten, vielleicht werdet ihr Barmherzigkeit oder Erbarmen finden. Ein Gehorsam gegenüber Allah und seinem Prophet zu sein, Abdullah, ist ein Beweis, dass du gläubig bist. Allah Ta'ala sagt, und gehorcht, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr gläubig seid, dann macht das. Wenn du das nicht machst, dann bist du nicht gläubig. Heißt das. Eine andere Sache. Wenn du nicht Allah Ta'ala und seinen Propheten gehorchst, dann verlierst du deine Kraft. Und verlierst du deinen Mut. Die ganzen Nationen, islamische Nationen auf der Erde sind schwach. Wir sind kolonialisiert. Mehrere Jahre von Franzosen und von Engländern und von Amerikanern. Wir sind überall kolonialisiert. Denkt ihr, weil wir nicht so stark sind? Wir sind so reich. Und wir haben alles. Aber wir sind trotzdem kolonialisiert. Warum? Weil wir Allah nicht gehorchen. Und weil wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gehorchen. Allah Ta'ala sagt in Surah Al-Anfal, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten und streitet nicht miteinander, damit ihr den Mut nicht verliert. Nummer eins. Und damit euch die Kraft nicht verlässt. So, wir sind kraftlos. Alle Länder, 1.500.000.000 Muslime, kraftlos. Alle kommen und sie treten uns mit den Füßen. Und sie sagen, ein Krieg gegen Terrorismus. Wo ist die? Wo ist Terror? Subhanallah. Hast du einmal in Medien gehört, einmal. Hast du einmal gehört, ein Titel heißt, heute ist ein terroristischer Anschlag auf Gazastreifen, auf Palästinenser. Niemals. Von den Israeliten. Ist heute ein terroristischer Anschlag auf ein Haus. Und da sehen wir Kinder, zerstörte Häuser, getötete Kinder und Frauen. Weil wir Allah nicht gehorchen und weil wir dem Weg des Propheten nicht gefolgt sind, hat Allah Ta'ala andere uns geschickt, die uns bestrafen, wie wir jetzt das leiden in unseren Ländern. Und deswegen, heutzutage leben wir in einer verkehrten Welt. Heutzutage der Terrorist ist, der die Freiheit zur Welt bringt. Oder ich wollte sagen, der Terrorist ist derjenige, der sein Land, sein Zuhause und seine Kinder und seine Frau und seine Mutter verteidigt. Und der Gute, der für die Freiheit ist, ist derjenige, der mit Tonnen Bomben Städte bombardiert. Subhanallah, eine verkehrte Welt. Warum passiert sowas? Nicht, weil wir nicht kräftig sind, nicht, weil wir nicht die Grundlagen dafür haben, weil wir den Weg Allahs verlassen haben, wie Allah ihr in dieser Ayah sagt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und streitet nicht miteinander, damit ihr euren Mut nicht verliert und damit euch die Kraft nicht verlässt. Eine andere Sache, es gibt Muslime heutzutage, sie gehorchen nicht Allah, sondern sie gehorchen andere. Sicherheitskongress und UNO, Nation Uni oder wie das heißt. Aber Allah gehorchen sie nicht. Allah gehorchen sie nicht. Diese Muslime, die heute sind, Allah Ta'ala sagt uns dafür, bevor wir in diesem Fall landen, er sagt uns, macht das nicht. Ja, ayyuhal ladina amanu, in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Oh, ihr, die ihr glaubt, hört man, was Allah sagt. Wallahi, das sagt nicht jemanden, ein Sheikh oder Abdul Azim oder, das sagt Allah. Oh, ihr, die ihr glaubt, wir zeigen alles. Derjenige, der Wissen hat, er muss den Menschen alles zeigen. Das ist unsere Religion. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr einem Teil jener, denen die Schrift gegeben wurde, gehorcht, was passiert da? Wenn ihr ihm gehorcht, so werden sie euch nach eurem Glauben wieder ungläubig machen. Dann wirst du auch Kafir, wenn du ihnen gehorchst. Eine andere Ayah sagt, in Surat Ali Imran, beide Ayaten, die erste ist Ayah Nummer 100 in Surat Ali Imran und die zweite ist 149. Ja, ayyuhal ladhina amanu, in tuti'u alladhina kafaru, yaruddukum ala a'qabikum, fatanqalibu khasirin, balillahu mawlaakum. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr den Ungläubigen gehorcht, kehren sie euch auf euren Fersen um. Und ihr werdet die Verlierer sein. Sind wir ja. Doch Allah ist euer Beschützer und er ist der beste Helfer. Was ist das? Ein anderer Ayah, das, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du ungehorsam bist, alle deine Taten werden weggelöscht. Und das heißt, und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten, doch wenn ihr euch von ihm abkehrt, dann obliegt, und vereitelt nicht eure Werke, und vereitelt nicht eure Werke, es ist schon zu spät. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه